Mein Name ist Steven Nye, ich bin Professor für Social Entrepreneurship an der Jakobs-Universität und werde diese Impulsgruppe, obwohl wenn wir zu zweit sind, müssen wir nicht sagen eine Impulsdiade oder von Gruppe kann man nicht lehnen, moderieren. Die Nadja Rubi wird uns später über ihre Erfahrung mit Alter Liebe, das ist ein Social Enterprise, ein Social Business, ein Sozialunternehmen, erzählen. Und sie hatte mich gebeten, dass ich vielleicht ein, zwei Worte verliere über den Background oder wie man das einordnen kann. Also wie gesagt, ich bin nicht Gründer. Ich bin einer von denen mit der Dame, die gestern die Hand hoch hat. Ich will auch nichts gründen. Ich bin nutzloser Universitätsprofessor. Im Sinne von, also als Universitätsprofessor bin ich vielleicht ganz okay, aber im weiteren Sinne relativ... Also nutzlos im Sinne von, dass ich selber nichts gründe und selber nichts schaffe. Sie kennen doch den amerikanischen Ausdruck, those who can't do teach, those who can't teach criticize. Also wenigstens bin ich irgendwo in der Mitte. Was ich gerne machen wollte, ist, wenn... Entschuldigen Sie bitte, ich bin jetzt etwas unvorbereitet. Wie gesagt, ich bin Professor für Social Entrepreneurship. Und immer wenn ich sage, ich bin Professor für Social Entrepreneurship, kommt die obligatorische Frage, Social Entrepreneurship, was ist denn das eigentlich? Und es ist eine völlig berechtigte Frage, es ist aber allerdings eine auch, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wenn Sie mich das fragen, erwarten die meisten Leute eine knackige Antwort und eine Viertelstunde später stehen die immer noch vor mir und ich rede immer noch. Also es liegt daran, dass das nicht so leicht zu definieren ist. Im Grunde genommen ist die Frage, was sind Social Entrepreneure, was ist ein Social Business, was ist ein Sozialunternehmen, was ist eine soziale Innovation, das sind sozusagen die Fragen, die Leute wie mich, die halt nicht gründen und soziale Innovation hervorbringen, sondern diese nur analysieren, die uns umtreiben. Und da gibt es eine angeregte Definitionsdebatte drüber. Also ich würde ganz gern vielleicht 5 Minuten dazu was sagen und dann, und der Sinn davon ist, dass man vielleicht, ich kann dazu ganz theoretisch was sagen und dann kommt Nadja und erzählt, was das eigentlich bedeutet, ja, was ich da sagen werde. Gut, Sie können sich vorstellen, wenn ich gefragt werde, was sind Sozialunternehmer oder was sind Social Entrepreneure, dann überlegt man sich, naja, wie definiert man das am besten? Man könnte zum Beispiel sagen, was machen die Leute? Was machen die? Und da kann man zurückgreifen vielleicht, und da ich ja Akademiker bin, oder beziehungsweise da ich... ich bin Akademiker, versucht man ja immer wieder zurückzugreifen auf Leute, die schon was geschrieben haben. Und da kann man auf 3 große Theoretiker zurückgreifen. Einmal der gute alte Schumpeter, einmal den Israel Kürzner und einmal den Peter Drucker. Alle 3 haben so eine verschiedene Auffassung von dem, was ein Entrepreneur oder ein dann im weiteren Sinne Social Entrepreneur ist. Der Schumpeter, den kennen wir ja alle, das haben wir jetzt auch gerade gehört bei der Präsentation von Herrn Hawks. Es geht um Innovation, es geht um qualitatives Verändern. Also ist der Schumpeter-Entrepreneur ist einer, der neue Ideen generiert. Und zwar sind das Ideen, die Märkte völlig zerstören. Er sprach von kreativer Zerstörung. Der Israel Kürzner, ein, glaube ich, britischer Ökonom, spricht von einem Entrepreneur, der nicht unbedingt Sachen neu erfindet, sondern der merkt, also der Israel Kürzner ist ein Ökonom österreichischer Prägung, aber nicht Österreicher, im Gegensatz zu Schumpeter, der Österreicher war, österreichischer Prägung, die davon ausgehen, dass Märkte nicht automatisch im Equilibrium sind. Sind Ökonomen im Raum? Ökonomen im Raum? Gut, sehr gut. Ökonomen in unserem Zeitalter gehen davon aus, dass Märkte immer im Equilibrium sind. Das ist die walrasianische Annahme, dass jeder Markt, weil er halt effizient ist, ist immer im Equilibrium. Also, aber Leute wie Hayek und von Mises, das sind österreichische Ökonomen des letzten Jahrhunderts, haben gesagt, das stimmt gar nicht. In Wirklichkeit sind Märkte nie im Equilibrium. Es liegt an einem Prozess des Wettbewerbes, der über den Preismechanismus kommuniziert wird, dass Leute sich finden über den Equilibrium, Gleichgewicht, Entschuldigung. Sehen Sie mal wieder, nutzloser Professor. Ne? Man kann auch nicht... Nein, Equilibrium, also im Gleichgewicht. Also Sie haben, kennen das Angebot und Nachfrage, Sie haben das öfter und die Ökonomie geht immer davon aus, dass Märkte, die funktionieren, zum Equilibrium, zum Gleichgewicht tendieren. Ja? Und, aber der Kürzner meint, das ist nicht so. Das liegt nämlich daran, dass Leute da was verkaufen wollen, wissen nicht, welchen Preis sie nehmen wollen und da was kaufen wollen und vielleicht einen höheren Preis zahlen. Und da gibt es jemanden, der findet die raus, bringt die zusammen, der macht den Markt, der macht dann seinen Schnitt. Und das ist so der typische, das nennt man Arbitrage, das Dazwischengehen, der Go-Between. Und das ist der Entrepreneur. Also der Entrepreneur ist nicht unbedingt jemand, der oder die irgendwas erfindet, sondern der oder die Märkte schafft und durch dieses Märkte schaffen, durch dieses Go-Between, Opportunitäten erkennt, das ist ein furchtbar neudeutsches Wort, Gelegenheiten erkennt und ich mache das immer als offenes Fußballtor, ist also das zweite, was Social Entrepreneure machen, ist Gelegenheiten erkennen und diese wahrnehmen, nach Kürzler. Ein drittes wäre dann nach Peter Drucker, ein amerikanischer Managementwissenschaftler, aber eigentlich Deutscher, in Wien geboren, hat beides mehr oder weniger kombiniert und gesagt, Innovation braucht Management. Innovation ist gut, gute Ideen haben ist gut, dazwischengehen ist auch gut, aber man braucht ein Management. Man braucht Leute, die das leiten können, die Ressourcen allozieren, die Ressourcen verteilen können. Ja? Und dann würde ich sagen, ist, was Entrepreneure noch machen, ist einfach gut managen und das ist ein ganz schlechter ICE. Und nee, Quatsch, machen wir es anders. Machen wir einen Kran draus, genau. Also sind Entrepreneure Leute, die Sachen implementieren, auf die Straße bringen, bauen können. So, jetzt habe ich Ihnen, wie gesagt, ich habe mir selber eine leichte Frage gestellt und sie kompliziert beantwortet. Was machen Social Entrepreneure? Naja, sie machen, oder Entrepreneure und Social Entrepreneure, sie machen einiges. Sie nehmen Gelegenheiten wahr und für Social Entrepreneure sind das soziale Probleme. Sie verstehen soziale Probleme, sie sehen aber auch Gelegenheiten in sozialen Problemen, wo andere Leute nur Probleme sehen. Sie haben gute Ideen und sie bringen diese auf die Straße und können die bauen. So, und jetzt? Das ist jetzt nicht so wahnsinnig interessant, aber was denke ich mal, ist, dass Social Entrepreneure oder Entrepreneure in diesem Raum sich bewegen. Es gibt also welche, die haben gute Ideen, die sind also ideengetrieben. Also jeder Entrepreneur braucht diese drei, Nadja wird Ihnen davon erzählen. Ja, aber manche sind eher, also man kann, wenn Sie, sagen wir mal, einen Datensatz von Entrepreneuren haben, das ist jetzt eine Hypothese, habe ich selber noch nie gemacht, würde ich denken, dass man diese in diesem Raum verorten kann. Und ich denke, was das Entrepreneurial oder Social Entrepreneurial am Entrepreneur ist, ist, dass man Grenzgänger, dass man Grenzen überschreitet. Man kann, und dann noch eine kurze Sache, und dann kommen wir gleich zu Nadja, dann sieht man, wie sie das macht. Es geht darum, dass man halt sich verortet, indem man verschiedene Logiken zusammenmischt. Und das CSI, die Kollegen am CSI Heidelberg, das Zentrum für soziale Innovation, not Crime Scene Investigation, in Heidelberg nennen sowas hybride Logik. Und da gibt es eine ganze Menge Literatur zu, denn was soziale Entrepreneure auszeichnet, im Gegensatz zu Entrepreneuren, ist, wo sie arbeiten. Kann ich das schon runter? Ja, bitte. Es kommt auch nicht auf die Klausur. Ist, wo sie arbeiten. Ja? Also arbeiten Sie im öffentlichen Sektor, ich nenne das mal Ö, arbeiten Sie im Markt oder sind Sie in der Zivilgesellschaft, operieren Sie da. Und wenn man sich das mal, ich habe leider keine andere Farbe, schade, wenn man sich das mal anguckt, wo die operieren, operieren sie wieder in einem Raum, der diese drei umspannt. Und das sind dann sozusagen die hybriden Logiken. Ein Social das sind Hypothesen, die müssen wir noch alle testen. Die Hypothese ist, dass Social Entrepreneure sich auszeichnen, weil sie hybride Logiken anwenden. Also, sie bringen im öffentlichen Sektor ein bisschen Markt rein. Sie bringen meist den Markt, sie bringen ein bisschen Public Interest Orientation in den Markt. Sie bringen Zivilgesellschaftliches in beide und umgekehrt. Und deswegen sind sie so erfolgreich. Und das ist jemand, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Das ist peinlich. Wie heißt der denn? Na, ist egal. Ein amerikanischer Forscher nennt sowas. Kann das jemand googeln? Ist mir richtig peinlich, ich kenne ihn sogar. Egal. Ein amerikanischer Forscher sagt, was Social Entrepreneure machen, sie nutzen diese hybriden Logiken aus, um Blended Value zu produzieren. Ja? Und Blended Value heißt für wer immer das auch ist, dass man verschiedene Arten von Wertschöpfung miteinander die Synergien ausnutzt. Er meint, das sind drei, also einmal ökonomisch, wieder Öl, einmal Umwelt und einmal sozial. Gut, so, was sind Social Entrepreneure? Social Entrepreneure sind Leute, die sich in einem Raum verorten zwischen Innovation, zwischen Gelegenheit ausnutzen und zwischen Implementation und sind Leute, die in verschiedenen sozialen, die von verschiedenen sozialen Systemen rüberspringen können und diese sozusagen zu befruchten durch hybride Logiken. Das ist jetzt alles furchtbar theoretisch und vielleicht nicht sonderlich anschaulich, aber vielleicht kann uns ja jetzt Nadja sagen, wie sie das macht. Nadja Rubi. Ja, danke. Bitte. Hi. Nah dran halten? Ja, so geht's, glaube ich. Ja, mein Name ist Nadja Rubi. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich habe vor 3 Jahren gemeinsam mit einer Freundin aus dem Studium heraus ein Unternehmen gegründet, dabei wollte ich eigentlich gar nicht gründen, also es ist irgendwie einfach so passiert. Und, Kern dieser Idee oder dieser Gründung, die sich Alte Liebe nennt, sind Mützen, diese hier. Und zwar häkeln wir gemeinsam mit Seniorinnen Mützen und die werden verpackt in einer Verkaufskartonage. Im Innern der Kartonage ist eine Postkarte. Und diese Postkarte kann dann der Mützenkäufer an die Dame zurückschreiben, weil die Dame den Karton signiert. Und mit einem Teil des Geldes machen wir Ausflüge mit den Damen oder laden uns Bands ein. Also Dinge, die eigentlich Seniorenwohnanlagen oder Seniorenresidenzen überhaupt gar nicht leisten können. In der Masse zumindest nicht. Das ist dann zum Beispiel eine Jazzband in der Seniorenwohnanlage oder es sind Ausflüge, die eben Spaß machen, wo wir auch unsere Freunde zu einladen, sodass die Generationen auch nochmal miteinander in den Dialog kommen. Ja, das machen wir. Und wir sind seit 2010 dabei. Wir haben in Kassel angefangen mit einer kleinen Seniorenwohnanlage. Erstmal sind wir, also wir haben einfach angerufen bei einer Seniorenwohnanlage und haben gefragt, wir haben da so eine Idee, habt ihr nicht irgendwie Lust mitzumachen? Wir haben dann 2 Absagen bekommen und eine Seniorenwohnanlage hat gesagt, ja, kommt mal vorbei, okay. Und dann haben wir das gemacht. Dann gab es erstmal ein riesen Missverständnis, weil die Damen dachten, dass wir ihnen neuen Häkelmuster beibringen. Dabei sind wir eigentlich da gewesen, um die zu fragen, was haltet ihr denn von der Idee? Und irgendwie konnten wir aber mit viel Kuchen und Eierlikör die Damen dann doch für das Projekt gewinnen. Und irgendwie hat sich das dann etabliert. Es kamen dann immer mehr Damen dazu und dann sind wir noch in eine andere Seniorenwohnanlage nach Kassel gegangen. Und dann führte so eins zum anderen. Wir haben dann die Verpackung mehrfach verändert, uns ein Logo angeschafft. Also es war von vornherein gar nicht so angelegt. Wir machen jetzt ein Geschäft daraus. Da haben wir auch noch nicht an Logo gedacht oder an, also Name sollte es schon haben. Es hieß dann auch von Anfang an alte Liebe, aber so kam dann peu à peu alles, was man braucht, um dem Markt gerecht zu werden oder um Mützenkäufer zu finden, kam dann so dazu. Mittlerweile ist es eine kleine Firma. Wir sind auch in Leipzig unterwegs in 2 Seniorenwohnanlagen. Und die Damen sind alle noch fit und munter, Gott sei Dank. Ich hoffe, dass das so bleibt. Und ja, es ist eigentlich ganz schön zu sehen, diese Dynamiken, die sich in den Gruppen entwickeln. Dass, also ich hatte vorher nie mit älteren Menschen in der Form zu tun, außer mit meiner eigenen Oma. Und das war enorm, welche Energie sich freisetzt, dadurch, dass man einfach jemanden bittet, um Hilfe bittet, weil letztendlich ist es nichts anderes. Also wir sind zu den Damen gegangen, haben gesagt, wir haben eine Idee, haben sie Lust, uns zu helfen? Und dieses Helfen war für die Damen, ja, natürlich, klar, das war enorm wichtig. Und dann kam die Wertschätzung hinzu. Das heißt, wir haben die Damen auch mit zu Verkaufsveranstaltungen genommen, so damit der direkte Kontakt zu den jungen Mützenträgern da ist. Ich kann mich daran erinnern, also es war am Anfang ein kleines Experiment. Wir haben gesagt, okay, wir machen das jetzt mal, haben 500 Euro investiert in Wolle, was wahnsinnig viel für uns damals war im Studium. Und haben dann wirklich 3 Monate Mützen mit den Damen gemacht und dann darauf hingefiebert auf die erste Verkaufsaktion. Das war im Rahmen der Kunsthochschule damals, wo wir studiert haben. Das nennt sich Rundgang, das ist eine Jahresausstellung, auf der alle Studenten ihre Jahresarbeiten ausstellen. Wir haben gedacht, okay, wir nutzen das, weil da sind viele Leute auf einem Fleck, die vielleicht Verständnis dafür haben oder darauf reagieren und stellen das Projekt vor und verkaufen die Mützen. Und dann hat es auch geklappt. Also wir haben in einer Woche bei 36 Grad, das war im Sommer, haben wir 100 Mützen verkauft. Und das war auch der Fall, weil die Damen vor Ort mit dabei waren, die dann den Käufern Tipps gegeben haben und gesagt, nee, also rosa steht ihnen nicht, es macht sie ein bisschen blass. Oder also so Einkaufstipps gegeben haben. Und danach war auch bei den Damen ist was passiert, was eigentlich das Projekt bis heute belebt. Es ist, sie haben verstanden, dass sie gefragt sind, also diese Wertschätzung, die da passiert. Da ist jemand Junges, der Geld dafür ausgibt für eine Sache, die sie gemacht haben. In der Regel ist es so, dass die Damen handwerklich natürlich, das machen sie seit, weiß ich nicht, 60, 70, 80 Jahren. Und dass das dann eigentlich so ist, es werden Socken gemacht für das Enkelkind, das bekommt man zu Weihnachten und dann, ja danke Oma und jetzt gib bitte das Geld. Also das sagt man natürlich nicht, aber es ist so, das sind so Situationen. Und das umzudrehen und zu sagen, hey, wie kann das sein, dass auf einmal das, was ich mache, honoriert wird. Auf einer emotionalen Ebene und da bezahlt sogar jemand dafür. Was außerdem passiert ist mit den Damen, dass die Damen von alleine sagen, ja, da muss man vielleicht auch ein bisschen Verständnis für die Jugend haben. Das ist was, was wir am Anfang ganz oft gehört haben. Oder neugierige Fragen. Also es ist der Wille da, die jüngere Generation oder die jüngeren Generationen zu verstehen, aber erst, wenn ein Anreiz dafür geschafft wird. Wenn auf einmal jemand da ist, der zuhört, dann passiert auf einmal was, dann ist das Interesse da. Und das ist auch bis heute so. Also sie haben dann Fragen ganz oft über Sportarten. Also wir gucken uns schon mal irgendwie Sportclips an, über Surfen oder über, weil sie wissen, dass das irgendwie die jungen Leute interessiert. Also wir verkaufen die Mützen auch oft an Surfschulen in Frankreich. Und dann haben sie sich auf einmal dafür interessiert, was macht man denn als Surf? Und dann haben wir uns Videos angeguckt und so ein bisschen, es gibt da Meisterschaften und lauter solche Sachen. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, dass ich glaube, ich weiß mittlerweile sehr, sehr viel mehr über Kassel, als ich glaube, ich erfahren hätte, wäre ich in sämtliche Museen gegangen, weil die einem natürlich auch ganz, ganz viel erzählen können. Ja, das ist so der Kern, was den Dialog der Generation angeht. Ich weiß nicht, habt ihr vielleicht irgendwie Fragen über das, über irgendwas, über das Geschäftsmodell oder bitte? Über welche Wege? Wir haben... Die Frage ist, über welche Wege wir die Mützen vertreiben. Wir haben einmal einen Online-Shop, da verkaufen wir die. Wir haben 3 Einzelhändler in Kassel, in Frankreich eine Surfschule, dann haben wir in Leipzig noch einen Einzelhändler. in Speyer ein Einzelhändler und wir sind relativ viel auf Märkten, also Weihnachtsmarkt, Stadtfest, Herbstmesse, solche Sachen. Es war immer mal die Frage, geht man an eine Kette, aber es ist echt schwierig. Also es ist eben ein schwierig kalkulierbares Produkt oder die Produktion ist schwierig kalkulierbar. Man weiß also nie, wie viel haben wir dann am Ende des Monats, obwohl es so ungefähre Richtlinien gibt. Man weiß natürlich, dass im Sommer dann weniger los ist als im Winter oder was ungefähr monatlich rüberkommt, aber es ist dann auch schwierig, jedes Produkt ist ein Unikat, ist ein Einzelteil. Das heißt, wenn eine Kette sagt, es braucht Artikelnummern, es braucht jedes Produkt, das mehrfach zu ordern ist, da können wir natürlich nicht mithalten. Und es ist ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Das heißt, wir sind da auch auf Einzelhändler, damit sind wir auch ganz glücklich, weil die Leute eben auch sagen, das Projekt erklären, den Sinn dahinter erklären und das sich so zu Herzen nehmen. Thank you.